Gotta kill in dem Starbucks Becher groß. Viele von den Parkhausdächern Koks. Pennerwolle mit den Nahkampfmessern los. Diego Sani, ich hol die AK, Stecher tot. Kukuchi Brille schwarz, Cabana Jeans blau, Dallas grün, Prada Sweater rot. Tick an deine Wannabe, Tony Montana, 7 Kilo Paracetamol. Komm in der Limo mit deiner Garde, deiner Hut und nimm mit deiner Gang ins Fadenkreuz. Ich jage euch, Penner, deine Member, deiner Bande sind nur brave Boys. Lade neu, eliminiere mit der Beretta Menschen. Befördere dich in die Next Dimension. Kille deine Chicken in der Dame-Toilette, baller die Foto, nimm wie die Boy, der Superlava, gib mir dick an alle Bunnies, in der Motherfucking Hefner Menschen. Auftragskiller, Desert Eagle Clips. Kille meine Enemies unauffällig in ihrer Bude, beschleunige deine meinem Sechser Beamer Bitch. Komm auf deine Party mit der Limousine Black. Habe dann auf Klo mit deiner Bitch Cousine Sex. Vergewaltige den Bizeps, fickel Germany kaputt und alle können nix. Deutsche Rapper widerlich, pull meine Fallautomatik und baller deine Wannabes. Zerlege deine Hut so wie das Militär, der Mac, ich teile deinen Body mit dem Katana Messer, kann überleben, damit da in Wake Deutschland. Baller mir die Bullen, denn ich hole meine Tommy Gun und baller das Banana Magazin auf deine Bandana, der Ghetto General und dir müsst alle salutieren. Ich stelle Bitches in die Kugellage, Fatboy Run. Ready für das Sober, für die Apokalyptika. Bullet in dem Lauf, ich steh am Abgrund und drücke ab. Ihr müsst alle sterben. Ich bin der Letzte auf der Erde, yeah, ey. Apokalyptik, Apokalyptik, Apokalyptik, Apokalyptik, Apokalyptik. Von meine Mipala, komm in die Villa, zücke meine 9mm Kaliber, baller deine Falle, meine Liege, deine Bodyguards und kille deine Family, nimm mir die Kohle mit deiner Lache, nimm mir die Stärke, die Wagen, das Zahler, bis der Liege, nimm die Bahn und gebe Gummi, lenke souveräner, meine Brille, die in deiner Hut an alle deine Bodies, illegale Ware, zünde meine Filiblam, dart mit den Haze, mein Biatch, komm in deinem Black Cadillac, back, Motherfucker, deine Gang rennt aus Respekt, weg, check, aus dem 6, deine Penthouse mit Flex im Gepäck, hol die Magnum und bang dir dein Headback, chill in meiner Limousine mit den Affiliate Philippinerinnen, Jetset und Gang, Sex, Blackjack, 6, deine Jackheft, du dreckiger Fäge, der Junk kratzt dein Pep aus dem Backpack, Hollywood und meiner Hut und ich poliere meine doppelte Rifle an meine Jacket, deine Limousine, Sonnenbrille, Prada, Zelle, Dallabel, zum Ballerbulle, Zahlerbulle, Militär, Politiker, Zivilisten und Religionen, weg auf einer Stadt, die Apokalypse pullen meine Weapon und ich gebe dir Wannabe, so eine Millisekunde, komm mit dem Killer-Kommando, Befehle, eliminiere die Enemies, Illuminati, Motherfucker, denn ich ziele mit deiner Rakete voll auf alle Kontinente, Ende von dem Maya-Kalender, komm und verbrenne den Globus und alle lebenden Wesen, baller die atomare Bombe, eine Kollaterale, zerbärst du Mutterficker, der Lieutenant, alle marschieren in meiner Hut, Armageddon, packe die Gun und baller ready für das Over, die Supernova, die ultimative Apokalyptik, Apokalyptik, Apokalyptik, Apokalyptik. Ready für das Over, für die Apokalyptika. Bullet in dem Lauf, ich steh am Abgrund und drücke an. Ihr müsst alle